Verantwortlich für die nachfolgende Sendung ist Peter Maywald. Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon. Ein herzliches Willkommen zu Maywalds Corner, dem etwas anderen Musikmagazin. Peter Maywald wünscht viel Spaß beim Zuhören. Es sind die tausend kleinen Kleinigkeiten, die uns Tag ein, Tag aus begleiten, die uns immer wieder spüren lassen, dass wir einen viel zu großen Teil von unserem Spaß verpassen. Wir suchen immer nach Gelegenheiten, die uns Freude, die uns Lust bereiten. Und wenn ich dich und mich heute Nacht so sehe, dann hab ich eine ganz famos entzückende Idee. Mit wem denn sonst, wenn ich mit dir? Komm, wir packen den Seesack voll mit Stullen und Bier. Bevor es morgen hell wird, sind wir weg von hier. Denn ich will mit dir, mit dem Bulli ans Meer. Sterne gucken am Meer, diesen Morgen am Meer. Wir sind es meistens nur gewohnt zu warten. Wir sind lethargisch, anstatt durchzustarten. Wir haben Gegen, anstatt Rückenwind, und kümmern uns um Dinge, die so überhaupt nicht wichtig sind. Wir stellen immer viel zu viele Fragen. Wir sind so fremdbestimmt, kaum zu ertragen. Und wenn ich dich und mich heute Nacht so sehe, dann hab ich eine ganz famos entzückende Idee. Mit wem denn sonst, wenn ich mit dir? Komm, wir packen den Seesack voll mit Stullen und Bier. Bevor's morgen hell wird, sind wir weg von hier. Sterne gucken am Meer, diesen Morgen am Meer. Bulli ans Meer, Bulli, Bulli ans Meer, Bulli ans Meer, Bulli, Bulli ans Meer, Bulli ans Meer, Bulli, Bulli ans Meer, Bulli ans Meer, Bulli, Bulli ans Meer. Mit wem denn sonst, wenn ich mit dir? Komm, wir packen den Seesack voll mit Stullen und Bier. Bevor's morgen hell wird, sind wir weg von hier. Denn ich will mit dir, mit dem Bulli ans Meer. Yeah, yeah, yeah. Sterne gucken am Meer, wir sind morgen am Meer. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maywalds Corner. Peter Maywald begrüßt Sie und Euch ganz herzlich. Bulli ans Meer, die aktuelle Single von Fritz Feig, eröffnete diese Ausgabe von Maywalds Corner. Und das hat einen besonderen Grund, denn kein geringerer als Fritz Feig hat die Musik für diese Ausgabe zusammengestellt. Frei nach dem Motto: Die Lieder meines Lebens. Er hat sich schriftlich dazu Gedanken gemacht, zu den Stücken, die er ausgewählt hat. Und ich trage diese Gedanken vor. Tja, es gibt nämlich keine Band, die Fritz Feig häufiger live gesehen hat, als die Mike Stern Band. Das lag natürlich nicht nur am Meister Stern selbst, sondern vor allen Dingen am Saxophonisten Bob Berg. Ich halte Berg immer noch für den besten Saxophonisten, der diesen Planeten jemals betreten hat. Er kam leider im Jahr 2002 bei einem Autounfall ums Leben. Aufgrund der vereisten Fahrbahn kollidierte ein Zement-LKW mit seinem Wagen. Tragisch. Einer dieser Typen, die du siehst und denkst, Mann, was für ein cooler Kerl. Und er hat sich den Hintern weggeblasen. Nicht einer von denen, die sich auf ihr Handwerk und ihre Technik verlassen. Soli voller Emotion und Melodik, da stehe ich voll drauf. Das Ganze in Verbindung mit Sterns Kompositionen, Jazzharmonik und dazu die abgefahrensten Themen, aber nie verkopft. Eine kleine Anekdote von Fritz Feig dazu. Ich glaube, es war in Gütersloh. Ich hatte meine damalige Freundin zu einem Konzert mitgenommen, um ihr meine Helden zu zeigen, irgendwann Ende der 80er. Und es kam, wie es kommen musste. Meine Freundin sprach Stern nach dem Gig an. Und ein Jahr später hat sie ihn in New York besucht. After all, Mike Stern. After All vom Album Time and Place von Mike Stern. Bei Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und mit der Musikzusammenstellung der Lieder seines Lebens von Fritz Feig, Redpoet aus Pellworm. Strangling Me With Your Love, die Funkt, auch so eine 80er-Jahre-Kapelle, die Fritz Feig beim Jazzfest in Berlin gesehen hat, leider nicht live, sondern 1984 aufgezeichnet vom Fernseher. Und sie haben ihn weggepustet. Funk, Jazz, Gebläse und die Stimme von Joseph Bowie, alles sowas von tight. Erst Jahre später hatte Fritz Feig die Gelegenheit eines Konzertes im Sub in Hannover. Die Band spielte 3 Stunden nonstop und verließ die Bühne tanzend, ohne Zugabe. Das Publikum wollte keine Zugabe. Wir waren alle vollkommen erschöpft von dieser Wahnsinnsparty. Hier sind Defunct. You all strangle me with your love in your hotel room of permanent disorder. I cry for help for open air. You close the window and I pass out. Between your walls, in your arms. Slept alone for many whole nights. But one more minute and I will kill you. You look at me as if you had no eyes. But when you touch me, I have no skin. You made love to a photocopy and left the room in perfect order. By leaning out of the window and traveling by ambulance. Strangling me with your love. Strangling me with your love. Strangling me with your love. Strangling me with your love. Murder by Numbers von The Police ist der nächste Song, der auf der Liste der Lieder seines Lebens von Fritz Feig steht. Und er schreibt dazu: Ich bin Police-Fan der ersten Stunde. Erinnere mich an einen Schulfreund, der Ende 70 seine Tante in London besuchte, zurückkam und uns allen von dieser Band erzählte, die wir damals noch nicht kannten. Keine 3 Monate später erreichten uns Roxanne und So Lonely und es war eine Offenbarung. Murder by Numbers habe ich tatsächlich erst sehr spät entdeckt. Es war damals auf keiner meiner Originalalben. Decided on a killing. First you make a stone of your heart, and if you find that your hands are still willing, then you can turn a murder into art. There really isn't any need for bloodshed. You just do it with a little more finesse. If you can slip a tap someone's coffee, then inner voice an awful lot of mess. Because it's murder by numbers. 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABC. It's murder by numbers. 1, 2, 3. It's as easy to learn as your ABC. If you have a taste for this experience, flushed with your very first success, then you must try a twosome or a threesome. You'll find your conscience bothers you much less. Because murder is like anything you take to, it's a habit forming need for more and more. You can pump up every member of your family. Murder by Numbers von The Police bei Maywalds Corner mit Peter Maywald und mit der Musikzusammenstellung des Liedermachers und Redpoeten Fritz Feig aus Pellworm. Weechi Tiatu, Jim Pepper. Jim Pepper war Native American, Saxophonist, Tenor und Sopran und leider viel zu früh verstorben im Jahr 1992. Keine Ahnung, wie ich ihn entdeckte, so Fritz Feig. Wahrscheinlich auf meiner Ich muss alle guten Saxophonisten dieser Welt finden Reise, in einer Zeit, die ich primär in Plattenläden verbrachte. Das dazugehörige Album Coming and Going von 1983, auf dem Cover ein Tomahawk als Hinweis für seine indianische Abstammung. Ich muss wirklich sagen, dass ich bisher keinen authentischeren Saxophonisten auf meiner nimmermüden Reise entdeckt habe. Er verband seine Herkunft mit dem sogenannten American Songbook, tourte viel in Europa. Oft habe ich ihn in deutschen Clubs gesehen. Im Palo Palo in Hannover rauchten wir gemeinsam meine Camel ohne Filter, ohne Ende. Ihm hätte ich auch mehr Aufmerksamkeit des internationalen Publikums gewünscht. Mich hat er jedenfalls getatscht, weit über seinen Tod hinaus. Und immer, wenn ich seine Songs höre, sehe und rieche ich die Algarve. Dahin hatte ich ihn mitgenommen. Es waren nur Tapes, aber Tapes never lie. Hier ist Jim Pepper mit Weechi Tiatu. Piote, Wenda, Yanawan, Ho, Piote, Wenda, Yanawan, Ho, Piote, Wenda, Yanawan, Ho, Yanane, Enen, Ui. Piote, Wenda, Yanawan, Ho, Piote, Wenda, Yanawan, Ho, Piote, Wenda, Yanawan, Ho, Yanane, Enen, Ui. Witchy tanto, give me wa, huaniko, rane, yanane, no. Witchy tanto, give me wa, huaniko, rane, yanane, no way. Witchy tanto, give me wa, huaniko, rane, yanane, no. Witchy tanto, give me wa, huaniko, rane, huaniko, rane, huaniko, rane. Witchy tanto, give me wa, huaniko, rane, yanane. Kikabe. Wichita 2 von Jim Pepper bei Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und mit der Musikzusammenstellung des Redpoeten Fritz Feig. Now You Has Jazz, Bing Crosby und Louis Armstrong steht jetzt auf der Liste. Dieser Song lief auf Rotation in meinem Elternhaus, als ich Kind war, so Fritz Feig. Mein Vater ist Jazzfan und Hobbytrompeter. Ich bin aufgewachsen mit Satchmo, mit Duke Ellington, mit Glenn Miller und Count Basie und gehörte nicht zu den Kindern, die Jazz sofort mochten. Es ist, glaube ich, so wie mit Bier. Der erste Schluck ist furchtbar und so war es bei mir mit dem Jazz. Und in Klammern gesetzt, da fällt mir ein alter Prof ein, mit dem ich als 17-Jähriger eine ganze Nacht lang darüber philosophierte, warum man Rezina ein zweites Mal trinken sollte, obwohl man ihn beim ersten Mal nicht mochte. Dear gentlefolk of Newport, or maybe I should say hats and cats, I want you to lend an ear because, well, I want you to hear some really shimmering sharps and flats. For these cozy virtuosi, just about the greatest in the trade, are fixing to show you now precisely how, or approximately, jazz music is made. Well, you take some skins, jazz begins, and you take a bass. Man, now we're getting someplace. Take a box, one that rocks. Take a blue horn, New Orleans born. Ah, you take a stick with a lick. Take a bone. Oh, hold the phone. Take a spot, cool and hot. Now you have jazz, jazz, jazz, jazz, jazz. A little don't sound. That's positively therapeutic. Now you has jazz, jazz, jazz, Messrs. Hall and Young. That's Ed Hall. And Trumia. Now you has Messrs. Kyle and Shaw. At Billy Kyle. Arvel Shaw. Now you has Mr. Barrett Deans. Listen to, well, you know who. Hey, Pops, you want to grab a little of what's left here? Yeah, Daddy, yeah. Here we go. If you sail. I sail in, sailing. Over the sea. Or will you wait for me? Take my tip, they're all mold of hip in Italy. Oh, well, I've reduced as for France. Oh, I know you're very big there. Yes, believe it or not. I do believe, I do indeed. The Frenchman's all prefer what they call le jazz high. Fold me down, take a plane. Oh, Baba do sat. Go to Siam. Baba, in Bangkok today, round the clock, oh, well, they all like to jam. Indians on the Amazon. Beat one bar and all of them are. Oh, well, gone, man, gone. From the equator up to the pole. Everybody winging, everybody singing that rock, rock, rock, rock, rock and roll. From the east to the west. From the coast to the coast. Jazz is king, jazz is the thing the folks dig. Tja, und Fritz Feig hat wohl recht, wenn er meint, auch zum Thema Rezina, es ist wichtig, allem mindestens eine zweite Chance zu geben. Er ist seinem Vater heute noch sehr dankbar dafür, dass er ihn sehr frühzeitig mit Jazz konfrontiert hat. Papa ist mittlerweile 86 und dement. Wir hören oft Musik zusammen, natürlich Jazz. Und er erkennt noch die Songs und weiß, welches Orchester gespielt hat und wer zum Beispiel der Drummer war. Kommen wir zu Taylor Swift und Exile. Fritz Feig schreibt dazu, ich muss gestehen, dass mir Taylor Swift vollkommen egal war bis zu jenem Tag, als ich diesen Song zum ersten Mal hörte. Und ich möchte an dieser Stelle jedem ihre Alben Folklore und Evermore empfehlen. Es gibt auch eine schöne Doku über Taylor Swift in dieser Phase, die ich mit Kai Wingenfelder nachts in seinem Studio gesehen habe. Großartig. Bon Iver hat da einen Riesenjob gemacht und natürlich auch die Jungs von The National. Und wer Bon Iver nicht kennt, bitte unbedingt checken. Hier kommt Taylor Swift, Exile, featuring Bon Iver. I can see you standing, honey, with his arms around your body, laughing, but the joke's not funny at all. And it took you 5 whole minutes to pack us up and leave me with it, holding all this love out here in the hall. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. You're not my homeland anymore, so what am I defending now? You were my town, now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film before. He'd get your knuckles bloody for me. Second, third, and hundredth chances, balancing on breaking branches. Those eyes add insult to injury. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. I'm not your problem anymore. So who am I offending now? You were my crown, now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film before, so I'm leaving out the side door. So step right out, there is no amount of crying. Step right out. Taylor Swift featuring Bon Iver mit Exile bei Maywald's Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und mit der Musikzusammenstellung der Lieder seines Lebens vom Redpoeten aus Pellworm, Fritz Feig. Joshua Redman, Hide and Seek. Es gab in meinem Leben, so Fritz Feig, eine Phase, da habe ich nichts anderes gemacht, als Saxophon zu spielen und Saxophonisten zu hören. Ein paar von ihnen sind in meiner Songauswahl hier. Und das ist Joshua Redman mit Hide and Seek. Zum Thema Saxophon muss ich vorab erwähnen, ich mag keine Saxophonisten, die klingen wie andere Saxophonisten. Ich mag die mit einer anderen Nase, die mit einer anderen Herangehensweise, die nicht permanent Skalen dudeln. Dazu eine kleine Geschichte. Ein Berliner Freund hatte mich zu einer Session mitgenommen. Rhythmusgruppe plus ungefähr 6 oder 7 Tenorsaxophonisten, die alle nebeneinander standen und abwechselnd solierten. Ich schloss irgendwann die Augen und konnte leider keine Unterschiede hören. Ich glaube, die waren alle an der gleichen Hochschule. Ist natürlich übertrieben, aber so ungefähr ist es gewesen. Hide and Seek mit Joshua Redman. Thank you. Joshua Redman vom Album Freedom in the Groove mit Hide and Seek. Wer jetzt erst zugeschaltet hat, hier ist Maywald's Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und mit der Musikzusammenstellung des Redpoeten aus Pellworm, Fritz Feig. Sein nächster Song heißt Stay von Mac Miller. Er liebt diesen Kerl, seitdem er ihn zum ersten Mal hörte. Auch einer von denen, die viel zu früh diesen Planeten verlassen mussten. Was hatte er für eine Time? So clevere Songs und Hammerbeats. Ich könnte, so Fritz Feig, auch noch den Song My Favorite Part auf diese Liste setzen und die Alben Swimming, Circles und The Divine Feminine empfehlen. Unbedingt, aber sowas von. Hier kommt Stay von Mac Miller. Wow, wow, wow, wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Wow, wow. Wow, wow, yeah. Will you stay just a little while, babe? Just a little while, just a little while, just a little while. Will you stay just a little while, babe? So just a little while. Yeah, hold up, wait a motherfucking second. I know you stressing, you don't gotta keep me guessing. I'm full of questions, in return I get the silent treatment. I don't know where I'm speaking. You say, you say, you say it's way too late. Goodbye, you leaving, why you got me stressing? Oh my God, I could have a whole collection, just be faded in my own dimension. You so complicated, I swear that pussy Grammy nominated. come back. Just a little while, just a little while, just a little while. Will you stay just a little while, babe? Just a little while, just a little while, just a little while. Okay, now baby, don't you leave my side. Don't even try. I'ma go crazy, girl, you save me. Meditate me, give me peace of mind. It's only she and I. Ocean floor, how deep we dive? We be high, looking for another fucking tree to climb. She was playing hard to get, I read between the lines. Binge watch Sopranos, made it all the way to season 5. I am her, she is I. She had to come, she a freaky side, leaving me behind. Will you stay just a little while, babe? Just a little while, just a little while, just a little while. Will you stay just a little while, babe? Just a little while, just a little while, just a little while. Just a little while, just a little while, babe. And when you walk into the room, all I think about is what I wanna do to you. I don't wanna be polite no more. Make yourself at home, where the fuck you gon' go? Passend zu Mac Miller folgt als nächstes bei der Songauswahl der Lieder seines Lebens von Fritz Feig Them Changes von Thundercat. Thundercat hat mit Mac Miller gearbeitet. Meine Empfehlung ist da das Tiny Desk Concert von NPR der beiden. Und es ist Miller dabei wirklich anzusehen, wie großartig er seinen Bassisten findet. Ich, so Fritz Feig, höre diesen Song sehr häufig morgens im Bad, wenn ich das Gefühl habe, noch nicht wirklich in der Spur zu sein. No. Them Changes, Thundercat vom Album Drunk. Und wir kommen zu The 1975 und All I Need to Hear. Diese Band hat Fritz Feig vor 2 Jahren entdeckt, genau mit diesem Song. Tja, dieser Song und die Band hat ihn auf der Stelle getoucht. So sehr, dass ich, wie er schreibt, sofort ihre Alben checkte und auf diesem Weg ihr Live-Konzert im Madison Square Garden auf YouTube auf jeden Fall empfehlen möchte. The 1975 habe ich letztes Jahr im März live gesehen, in der Barclays Arena in Hamburg zusammen mit 16.000 anderen Menschen und gemerkt, dass sowas nichts mehr ist für einen Mann, der sein Leben zurückgezogen auf einer kleinen Nordseeinsel verbringt. Aber die Band ist cool, vor allem der charismatische Frontman Matt Healy. Hier sind The 1975 und All I Need to You. Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und die Musik hat Fritz Feig, der Liedermacher aus Pellworm, zusammengestellt. Und wir kommen zu Material, Memories. Diesen Song würde ich, so Fritz Feig, auf eine noch einsamere Insel mitnehmen. Ein Stück von Material, einem Bill Laswell-Projekt aus den 80ern, aufgenommen mit einem Yamaha CP70, einem E-Flügel, den ich auch mal hatte, aber wegen finanzieller Miseren damals leider verkaufen musste, für 2000 D-Mark, und das Ding hatte neu 8000 D-Mark gekostet. Eine kleine melodische Ballade mit schönen Akkorden und es singt die damals 16-jährige Whitney Houston. Das allein wäre schon vollkommen ausreichend, aber irgendwann kommt dann dieser Tenorsaxophon-Sound ins Spiel, der dich sofort wegfegt. Archie Shepp. Ein bisschen aus der Tune, laid back, so dass du förmlich den nächsten Ton gar nicht mehr erwarten kannst. Shepp, ein alter Jatzer, auch gern mal im Free Jazz unterwegs, bläst hier so sanft, dass du ihm sofort deine Mutter anvertrauen würdest. Hier sind Material und Memories. Material featuring Whitney Houston mit dem Song Memories. Der für Fritz Feig wunderbarste deutschsprachige Song aller Zeiten ist Still von Jupiter Jones. Ich muss, so schreibt er, immer Tränen vergießen, wenn ich ihn höre. bei jeder Gelegenheit. Er triggert mich halt. Und wenn es einen Song gibt, den ich gern geschrieben hätte, dann wäre es dieser. Hier kommt Still von Jupiter Jones. Kommen wir bei Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon und mit der Musikzusammenstellung von Fritz Feig, dem Redpoeten aus Pellworm, zu Hotel 19 und Baby I Know. Hotel 19 war das Projekt seines Freundes George Kochbeck Anfang der 2000er. Und wie er anmerkt, ich liebe seine Handschrift, seine Akkorde, die Art, wie er singt, seine Arrangements. Da gibt es noch ein älteres Stück von ihm, das ich auf meine Liste setzen werde, aber das kommt vielleicht noch später. Ich verehrte George schon, da kannte er mich noch gar nicht. Heute sind wir gute Freunde, sind musikalisch sehr ähnlich aufgestellt obwohl er viel besser Klavier spielen kann als ich und singen vor allen Dingen. Anspieltipp ist sein Album Seven Layers of Dust. Hier kommt auf jeden Fall Hotel 19 und Baby, I Know. Succeed in that. So you almost do the workout later when there's no one else to blame for that. Baby, I know, and you know it too. Baby, I know, yeah, we do know. Baby, I Know von Hotel 19. Und dann kommen wir gleich zum zweiten Song zur Lieblingsliste von George Kochbeck. Ausgesucht hat die Musik der Liedermacher Fritz Feig in der heutigen Ausgabe von Maiwalds Corner. Help the Man, Georgie Red. Da kommt er. Wie gesagt, der versprochene zweite Song zur Lieblingsliste von George Kochbeck. Help the Man. Als ich ihn, so Fritz Feig, zum ersten Mal hörte, dachte ich wirklich, dies sei eine amerikanische Produktion, bis mir jemand sagte, nee, das ist Kochbeck, der wohnt in Bielefeld. Wir haben diesen Song gefeiert, diesen typischen Kochbeck DX7 Synthi-Sound. 2024 habe ich mit George ein gemeinsames Album gemacht und ihn gebeten, für eine Nummer nochmal dieses Instrument herauszuholen. Und das hat er gemacht. Die Band Georgie Red existierte nur für zwei Alben. Dann kam die Trennung. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich vor ungefähr 10 Jahren mit der Originalbesetzung spielen durfte. George hatte die alten Kollegen anlässlich des Geburtstages seiner Frau Sabine zusammengetrommelt und ich spielte das Saxophonthema und dachte vorher immer nur, Feig, vergeig das bloß nicht. Ist gut gegangen. Ich hab's nicht vergeigt. Hier kommt auf jeden Fall Georgie Red mit Help the Man. Thank you. Maywalds Corner mit Peter Maywald am Mikrofon. Don Henley, New York Minute. Noch so ein Stück, bei dem Fritz Feig immer weinen muss, weil er es wirklich so schön findet. Und Songs, in denen buntlose Bässe auftauchen, die sind sowieso viel zu selten. Man könnte auch mal wieder Paul Young hören aus den 80ern mit Pino Palladino. Es gibt ein paar Sänger, die Fritz Feig wirklich wegen ihrer Stimmen beneidet. John Martin, Michael McDonald zum Beispiel und eben Don Henley. Mal davon abgesehen, dass der dabei auch noch hervorragend Schlagzeug spielen kann. Ich weiß nicht, so Fritz Feig, was ihr von Songstrukturen versteht, aber nach dem zweiten Refrain kommt meistens ein Teil, den viele C-Teil nennen oder mittleren Achter. Dieser Teil ist für mich immer der interessanteste. Wer übrigens auch großartige C-Teile komponiert, tja, das sind Paul McCartney und Sting. Die Kunst des Songschreibens, eine never-ending Story. Don Henley, New York Minute. coat around my shoulders. Took a walk down through the park. Leaves were falling around me. Groaning city in the gathering dark. On some solitary rock, a desperate lover left his mark. Baby, I've changed. Please come back. Makes very clear. You know the days were so much brighter the time when she was here. I know there's somebody somewhere. Make these dark clouds disappear. Until that day, I have to believe, I believe, I believe. In a New York minute. New York Minute mit Don Henley vom Album The End of the Innocence. Natürlich muss auf der Liste von Lieblingsliedern eines Songwriters auch mindestens einer von Billy Joel stehen. Fritz Feig hat sich für Sansibar entschieden, weil der so schön jatzig ist und die Flügelhorn-Soli von Freddie Ubbard im hinteren Teil des Songs wirklich herausragend. Habe ich so oft gehört, dass ich die Soli komplett mitsingen kann, so Fritz Feig. Ist immer ein gutes Zeichen, sowas. Gonna give the go ahead. The inning isn't waitress, I'll come back to Zanzibar. I'll be hiding in the darkness with Zanzibar und Billy Joel bei Maywald's Corner mit Peter Maywald am Mikrofon. Das Westfernsehprogramm in den 70ern und wir hatten maximal 5 Kanäle, gestaltete sich so, dass es, wenn es die Sendezeit erlaubte, ab und zu zwischendurch Musikclips gab. Dort traf Fritz Feig zum ersten Mal auf Joan Armatrading. Er war 14 und er wollte sie sofort heiraten. Anfänglich dachte er, der Song hieße Chanson Emotion. Meine Liebe zu Joan Armatrading, so Fritz Feig, wuchs von Album zu Album. Ich sah sie live im Kuppelsaal in Hannover, da war ich 15 oder 16. Sie war furchtbar erkältet und schneuzte sich die Nase zwischen den Songs. Sie sagte nur, dass es ihr leid täte und sie sich bemühen würde, dies nur zwischen den Songs zu tun. Ich liebte Joan Armatrading. Ausgestiegen bin ich, als sie die fetten Synthesizer-Sounds für sich entdeckte und ihre Ovation-Gitarre an den Nagel hängte. Das war beim Album Walk Under Ladders im Jahre 1981. Ich glaube, ich hätte sie aber trotzdem geheiratet. Erst neulich habe ich ihr aktuelles Werk How Did This Happen gehört und war versöhnt. Aber heiraten würde ich sie jetzt nicht mehr, aus verschiedenen Gründen. Joan Armatrading, Show Some Emotion. Show some emotion. Put expression in your eyes. Light up if you're feeling happy. But if it's bad, then let those tears roll down. Choking up inside, some poor souls dying. Und zum Abschluss der heutigen Ausgabe von Maiwalds Corner geht es nochmal in den Kuppelsaal nach Hannover. An diesem heiligen Ort sah Fritz Feig auch die Crusaders erstmals live. Sie hatten kurze Zeit vorher Streetlife veröffentlicht. Das ist eine seiner Lifetime-Favorites geworden. Und wie er sagt, freut er sich immer, wenn der Song irgendwo läuft. Beim Konzert im Kuppelsaal tanzte an diesem Abend außer ihm und seiner Freundin niemand. Alle anderen saßen nebeneinander aufgereiht und andächtig und starrten voller Ehrfurcht auf die Bühne. Eine Tatsache, die nicht nur die Band merkwürdig fand. Es war wohl auch der Grund, warum das Konzert schon nach 60 Minuten zu Ende war. Streetlife, The Crusaders. Und dieser Song wird der letzte in der heutigen Ausgabe von Maiwalds Corner sein. Und mir, Peter Maiwald, der für die letzten 2 Stunden hier im Radio verantwortlich war, bleibt nichts weiter übrig, als mich erstmal bei Fritz Feig zu bedanken, dass er sich bereit erklärt hat, stundenlang zu sitzen, seine Songs, seine Lieblingssongs auszuwählen und dazu auch noch etwas zu schreiben. Tja, und mir, Peter Maiwald, bleibt auch nichts weiter übrig, als mich, wie immer, von euch und von Ihnen mit einem Diener zu verabschieden, nicht ohne den Hinweis zu vergessen. Hört bzw. hören Sie weiterhin gute Musik. Tschüss bis nächste Woche und bleibt bzw. bleiben Sie gesund. Oh. Ach ja, da fehlte doch noch ein Song. Fritz Zweig war 13 oder 14, lag mit Grippe im Bett und hörte zum gefühlt tausendsten Mal das Album Abbey Road auf einem Dual-Mono-Plattenspieler. Das letzte Stück verklang auf dem Vinyl und er war scheinbar von der Influenza so geschwächt, dass er nicht aufstehen wollte oder konnte, um die Platte umzudrehen. Und dann passierte es. Dann kam dieser Track. Tschüss, wie gesagt, bis nächste Woche. Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah. Someday I'm gonna make her mine.